Hallo, herzlich willkommen zum Antcast. Diesmal die Episode 498 Füllmaterial. Jawohl, und Themen sind heute wieder vielfältig. Ja. Von daher fange ich gleich damit an, ohne große Umschweife. Es sind ein paar Sachen dabei, da habe ich mich echt diese Woche am Kopf gekratzt und gedacht, das kann ja alles nicht wahr sein. Ne? Aber fangen wir mal ganz leicht an, mit leichter Kost, sage ich mal. Ganz leichte Kost, das Pinephone. Ja, es wurde schon mal auch in der Community angesprochen. Ja, das Linux Phone, und das ist nicht nur so ein Spruch, sondern es ist wirklich ein Standard Linux. Ja, auf diesem Gerät drauf, und das ist ja erstmal schon eine coole Sache. Kostet auch nur 150 Dollar. Bei uns wird es dann wahrscheinlich in Euro so viel sein. Und das ist jetzt offiziell angekündigt worden. Meine erste Reaktion war super genial. Ein Linux-Gerät. Aber ich verstehe das nicht. Wieso immer diese Low-Tech? Das fällt mir bei solchen Projekten wirklich sehr oft auf. Wieso kommt man auf die Idee? Ich meine, das ist schön, ja, gut, cooles Bastelphone und so weiter, und wow, Linux, das ist richtig cool. Aber warum gibt man dann diesem Gerät ein 720p Auflösung im Display, 2 GB RAM und schwindelerregende 16 GB Storage? Ja, Wahnsinn. 5 Megapixel-Kamera hinten. Nicht Front-Facing, sondern die normale Kamera. Und 2 Megapixel-Front-Facing-Kamera. Das sind Zeiten wie 1900, Entschuldigung, wie 2010. Ja, Wahnsinn. Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich meine, an den Kosten kann es ja nicht liegen. Warum macht man das dann für 150, Dollar? Ich meine, hätte man es nicht für 200 Dollar machen können, mit ein bisschen mehr Ausstattung, ein bisschen bessere Ausstattung, ja, oder man bietet mehrere Versionen an, ein richtiges Telefon und eins für die, weiß nicht, was man damit machen kann, ja. Ja, man kann rumbasteln damit. Ich finde auch nicht, dass es hier gelten kann, wie das ist der Raspberry Pi, der Smartphones, das kann ich so nicht sehen. Raspberry Pi hat eine wesentlich bessere Ausstattung, sagen wir mal so. Ja? Von daher finde ich das nicht richtig, vor allem weil ja die Anforderungen an ein Smartphone wesentlich höher sind als die an Raspberry Pi. Also es ist nicht geeignet, als normales Smartphone zu benutzen. Und das, ich glaube, das kann man auch so sagen, wer sich das kauft, um das eben zu nutzen, richtig zu nutzen, der wird damit nicht froh werden. Ja, vergessen das einfach. Ja. Von daher, aber wer halt jetzt, sage ich mal, damit ein bisschen rumtüfteln will, ja, vielleicht als Zweitgerät, aber ich selbst sehe da jetzt kaum eine Anwendungsmöglichkeit. Es ist ja auch so, dass durch das, dass hier Linux drauf läuft, kann man auch diese Anwendung jetzt nicht direkt übertragen oder ähnliches auf anderen Geräten, wenn man dann sagt, okay, ich bastle hier mit ein bisschen rum und dann übertrage ich das. Nee, man kann immerhin zwischen verschiedenen Systemen wählen. Also man kann zum Beispiel Selfish OS drauf machen, Kubuntu, ja, und andere Derivate, so. Also, von daher ist es nicht schlecht, nur, wie gesagt, ich hätte mir lieber da mehr Power gewünscht, dann hätte man auch was damit anfangen können mit dem Gerät. Ja, schade mal wieder. Nie, ich will eigentlich gar nicht so viel Kritik an dem Gerät äußern. Ich verstehe nur nicht, warum in dieser Open Source Community immer wieder diese Low-Tech durchschlägt. Das verstehe ich nicht. Eigentlich, Leute, eigentlich ist Open Source die High-Tech schlechthin. Das ist die Zukunft. Aber das hier, diese Low-Tech, das ist nicht die Zukunft. Ich verstehe das nicht. das geht gegen alles, was ich als Technik-Fan, und das sind ja eigentlich auch diese Leute, ja, hoffe ich zumindest, verkörpere. Ja. Ich finde, dass die minimalste, schlechtmöglichste Ausstattung, und darauf dann was zu machen, sondern ich will noch weitergehen. Ich will eine super Ausstattung haben, dann kann ich noch mehr machen damit. So sieht's aus. Nun gut, okay. Leider fehlt mir auch da die der Anwendungsspielraum. Weiß nicht, für was man das nutzen sollte, keine Ahnung. Vielleicht ist ja das ein guter Anreiz auch für Google. Vielleicht sollten die auch mal so ein Gerät machen, das man einfach nicht nutzen kann. Dann bräuchten die sich jedenfalls auch keine Gedanken zu machen über Apps, die sie veröffentlichen, die Leute dazu bringen, weniger am Smartphone rumzumachen. Ja, also so, auch da geht mir mittlerweile so ein bisschen das Fragezeichen vor mir auf, ja, was ist Google eigentlich noch ganz dicht? Sind die noch ganz normal? Die machen Apps, damit man ihre Telefone nicht benutzt. Cool. Dann habe ich noch einfach einen Tipp, kauft euch so einen Schrott nicht, dann braucht ihr es auch nicht zu benutzen, wenn ihr es nicht nutzen wollt. Ansonsten, wenn ihr sagt, okay, ich kaufe mir ein Gerät, um das auch zu benutzen, dann werdet ihr vielleicht die Sinnlosigkeit für diese Apps erkennen. Activity Bubbles, Screen Stopwatch und Envelope. Diese drei Apps sind dafür da, die Leute eben dazu zu bekommen, weniger am Smartphone rumzumachen. Ich habe ja schon mit diesem Digital Wellbeing schon meinen Senf dazu gegeben. Das hier ist jetzt noch eine Stufe höher. Ja. Da muss ich mich wirklich schon fragen, ob da überhaupt noch irgendwie, wie soll ich sagen, ob die überhaupt noch einen Überblick haben über das, was da gerade passiert. Aber ich will es mal nicht überdramatisieren. Auf jeden Fall diese drei Apps sind zum Beispiel Activity Bubbles, ja, da fühlt sich mit der Zeit nach dem Entsperren immer weiter der Bildschirm mit sogenannten Blasen. Sieht furchtbar hässlich aus und schreckt einen auch wirklich davon ab, das Gerät weiter zu benutzen, ja. Zeigt aber halt auf den ersten Blick, ich habe das jetzt schon eine ganze Zeit lang genutzt. Geil. Das heißt, das Gerät war eine ganze Zeit lang nützlich. Jetzt wird es Zeit, dass es wieder unnütz in der Tasche steckt. Genau. Ne? Diese Screen Stopwatch ist ähnlich abgezielt. Also da wird die Benutzungszeit ganz riesengroß im Hintergrund auf dem Bildschirm projiziert. Ja, so als ob man dem User ins Gesicht schlagen will, die Zeit, der er genutzt hat an dem Smartphone. Ne? So, guck mal, du Penner, du bist schon wieder schon 2 Stunden am Gerät. Ja, was soll das? Okay? Ne? So, genau. Also, so ganz, also wenn ich jetzt da Aktionär wäre, wenn ich jetzt da im Vorstand wäre oder so, ich würde die Entwickler fragen, ob die noch ganz normal sind im Kopf. Ob die geschäftsschädigend hier weiterhin solchen Scheiß programmieren wollen oder endlich mal was einfallen lassen, damit man noch mehr das Smartphone benutzt, noch mehr Android benutzt, statt weniger. Ja? Meine Herren, ne? Genauso wie Envelope, das macht kurzfristig das Gerät zu einem einfachen und ruhigeren Gerät. Sprich, ihr habt dann eine Zeit lang eben ein unnützes Teil. Das könnt ihr dann einstellen. Super. Ich habe auch ja schon gesagt, was ich davon halte für Leute, die das tatsächlich brauchen. Vielleicht brauchen die eher eine ernsthafte Therapie bei einem Arzt. Und das meine ich jetzt ganz im Ernst. Aber sicherlich keine Apps von einer Firma, damit die mit der Sucht noch umgehen können. Da helfen auch keine Apps mehr. Ja? Und die Leute, die die sich da tatsächlich auf diese Apps noch stützen, die sind auch noch nicht süchtig. Ja, Sucht ist was anderes. Sucht ist, wenn man etwas macht, was man nicht will. Ja, und macht es dann trotzdem, muss es quasi unter Zwang machen, auch wenn man es nicht will. Wunderbar. Das ist so hier aber nicht, wer das machen muss, wer so einen Zwang hat, der wird sich auch durch so eine App nicht hindern lassen. Der wird nur noch mehr schlechtes Gewissen bekommen, aber das nützt nichts. Der Mann braucht Hilfe oder die Frau braucht Hilfe, die das braucht, ja, ganz klar. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, kurz gesagt, Schwachsinn, okay? Mehr sage ich nicht zu diesen drei Apps. Und traurig, es wird immer schlimmer mit Google, es wird immer schlimmer. Xiaomi stürmt die westeuropäischen Märkte, ja, wie verrückt. Die springen da wie so ein Stück Füllmaterial. Ja? Achtung, ja, Hinweis auf den Titel der Sendung heute. Ja, wie so ein Stück Füllmaterial springen die jetzt gerade so in die Nische, die momentan so aufgeht, ja, bei den Huawei-Geräten. Ja, so eine kleine Nische geht hier auf und die Verkaufszahlen sind sehr hoch, aber in Europa gibt es da schon jetzt so eine kleine Stelle. Ne? Und ich freue mich ja schon, dass diese Lücke offenbar nicht ausgefüllt wird durch US-regierungstreue Firmen oder Firmen in Ländern, ja, die so US-regierungstreu sind, ja, Südkorea, sondern dass die dann aufgefüllt werden, wieder durch eine andere chinesische Firma. Kommt natürlich auch irgendwann dann die Frage auf, wie lange dauert es, bis Trump dann Xiaomi noch auf die Verbotsliste setzt, ja, wenn die da erfolgreich werden. Ne? Man bisher ist nur in Europa, aber Trump streckt ja auch nicht davor zurück, Europa zu sagen, was sie zu tun haben, lassen haben. Ne? Also hier, ich sag nur Nord Stream 2. Ne? Also okay, naja, aber das ist wieder was anderes, eine andere Geschichte. Nun denn, dieser Marktanteil hat 90% Zuwachs, zugegebenermaßen von einem Niveau aus, das natürlich deutlich niedriger war als der Marktanteil von Huawei, ganz klar. Aber es schafft es jetzt immerhin Vierter zu werden, ja, und das heißt 17% Marktanteil in Westeuropa, das ist nicht schlecht. Und sicherlich ein Achtungserfolg für die Marke. Jetzt mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber ich denke, eine interessante Geschichte ist es dennoch. Natürlich ist Huawei noch vorne, auch in Westeuropa ganz klar. Aber trotzdem, Xiaomi, denke ich, hat da schon davon profitiert. Ja, dass eben hier Huawei momentan ständig in der Diskussion, in der negativen Diskussion ist und die Leute natürlich total verunsichert sind. Ne? Dabei wird für die meisten Leute, die werden das Gerät anschalten und nutzen und fertig. Ja? Aber okay, die Nachfolger OS sind ja schon in der Mache. Ja, Harmony OS soll jetzt doch wieder kommen, aber da sage ich mir nichts mehr dazu. Das ist mittlerweile schon ein lächerliches Trauerspiel geworden. Ja, zuerst heißt es, es kommt, dann es kommt nicht, es kommt. Nein, wir bleiben natürlich bei Android, es kommt doch. Also so langsam, ja, ne, weiß man auch nicht mehr so, glaube ich, bei Huawei, was denn jetzt gemacht wird oder nicht. Aber auf jeden Fall, Huawei Mobile Services laufen bereits. Der Switch scheint unmittelbar bevorzustehen. Noch dieses Jahr werden also auch dann eben die Ersatzdienste eingeführt werden und vermutlich dann auch Harmony OS. Das wird sich zeigen. Für Google Maps Ersatz ist auch gesagt mit TomTom. Von daher, jo, geht alles so weiter. LG hat eine gute Idee gehabt. Die haben jetzt auch einen Desktop-Modus integriert. Damit ist es die dritte prominente Marke, wo einen Desktop-Modus integriert hat. Samsung, Huawei und jetzt eben auch LG. Und dieser Desktop-Modus soll gar nicht so übel sein. so erste Tests von Some Gadget Guy, nennt er sich, auf seinem YouTube, nein, Entschuldigung, Twitch-Kanal. Der ist vollkommen begeistert davon und das, was man so sieht in dem Video, ist auch ganz cool. Ich finde, es ist eine schöne Idee, hier auch wieder diesen Weg zu gehen. Und ja, Desktop-Modus heißt, ihr schließt einen Monitor an und nicht das Smartphone läuft auf eurem Desktop. So ein Mumpitz, ja, ist nicht das, was man mit einem Desktop-Smartphone meint, ja. Also keine Ahnung. Aber okay, was soll's. Er hat es jedenfalls richtig gemacht. Er hat das Teil nicht an einem PC angeschlossen und dann in einem kleinen Fenster auf Windows oder was weiß ich wo, dann hier den Handybildschirm gezeigt, sondern er hat das Handy an den Monitor angeschlossen mit einem Adapter und damit kann man das Gerät eben als Computer benutzen. Und das ist ja auch das Faszinierende daran, das, was ich jetzt hier auch mache, zum Beispiel hier. Für den Netcast zumindest hier recherchieren und so weiter im Hintergrund, ne, die Artikel aufzurufen, alles zu machen, Bilder herzustellen. Also mein gesamtes Computersystem ist jetzt ja auf dem Honor View 20 und die Aufnahme läuft über den Raspberry Pi jetzt endgültig und es läuft eigentlich ganz gut soweit. So, Honor stellt die Magic Watch 2 Limited Edition vor in London und damit auch eine riesige Anzahl von neuen Watch Faces. Ja, es war ja schon im Anklingen, es gab solche Wettbewerbe, ja, für Designer neue Watch Faces zu erschaffen. Das haben die auch gemacht und passend zu den besten Watchfaces gibt es auch die Bänder dazu. Ja, also zum Beispiel hier so ein, ja, ich möchte fast sagen, Unicorn-Design und dann ist das entsprechend in diesem Armband mit eingearbeitet, ja, oder die Farbgebung beispielsweise von diesem oder das ist mit integriert in der Farbgebung. Das ist eigentlich auch ganz nett gemacht. Also, ich finde das nicht schlecht und die Watchfaces, die es zusätzlich gibt, ohne jetzt mit einem separaten Armband bedacht zu sein, die sind natürlich sehr vielfältig geworden. Alle möglichen Designs, richtig toll. Und vielleicht gucken wir mal auf der Honor-Seite, dort sind viele von diesen Designs abgebildet. Übrigens gab es auch etliche Designs, neue. Schon letzte Woche für das Honor Band 5. Ja, sehr schön. Vor allem ein Design hat mich besonders fasziniert, wo wirklich alles drauf ist an Informationen auf einen Blick und auch lesbar. Das fand ich sehr, sehr schön und es ist auch gleich mein Standard-Watchface geworden. So. Xiaomi arbeitet wohl demnächst auch für die Kameras mit namhaften Herstellern klassischer Kameras zusammen, nämlich Nikon oder Canon. Ja, also Nikon. Ich sage Nikon. Warum? War klar, wegen Hackers. Ne? Lord Nikon. Ja, aber es heißt natürlich Nikon. Und ja, es scheint fast so, als ob Xiaomi hier die freie Auswahl hätte und sich nur noch entscheiden müsste, mit wem sie zusammenarbeitet. Und das hat einen guten Grund, denn mittlerweile versuchen diese Kamerafirmen, einst die totalen Gegner von den Smartphone-Fotografien, ja, versuchen jetzt krampfhaft einen Fuß in diesen Markt zu bekommen, bevor sie weg sind. Ja, also wisst ihr, das Problem ist, die sehen natürlich ihre Felle davonschwimmen. Immer mehr Leute machen Fotos mit Smartphones, immer weniger Leute kaufen sich kleine oder mittlere Kameras, um eben ihre Urlaubsfotos zu machen. Ja. Eigentlich haben die nur noch eine große Kundschaft, das sind die Journalisten oder professionelle Fotografen. Aber so in dem Bereich kleine Kameras, kleine Digitalkameras oder mittlere Digitalkameras, eigentlich alles tot. Das macht man heutzutage mit dem Smartphone. Und bevor die Fälle dann letztendlich ganz davon geschwommen sind, dann macht man sich lieber noch macht man lieber noch eine Partnerschaft mit einem Handyhersteller und fließt damit dann seine Technologie, bringt damit seine Technologie damit rein und somit kann man dann auch eben noch Geld verdienen an den Privatkunden. Also ich finde es eine logische und wichtige Entwicklung. Allerdings frage ich mich, ob die nicht schon ein bisschen zu spät ist, diese Entwicklung. Weil das Bewusstsein für eine Marke in diesem Fotobereich ist bei den Konsumenten bereits schon ziemlich auf Null gesunken. Kaum noch jemand sieht das jetzt als Nachteil an, dass die Samsung-Kamera da drin ist, das Samsung-Kamera-Chip. Im Gegenteil, da wirkt sogar schon als gut. Ja, ob das dann sieht, wenn da draufsteht Nikon Inside oder Powered by Canon, ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich noch eine Rolle spielt bei den Konsumenten. Eine Rolle spielen bei den Konsumenten wird auf jeden Fall in Zukunft, und zwar immer stärker, die Bluetooth-Kopfhörer und In-Ear-Kopfhörer, ne, oder Earbuds, ja. Es wird erwartet, dass dieses Jahr eine ganze Kategorie, Industriekategorie entwickelt wird, ja, und sich ein riesiger Industriezweig in den nächsten paar Jahren bilden wird aus diesem Kopfhörer-Hype heraus momentan. Und tatsächlich ist es so, dass für jedes hunderte Smartphones oder Moment, also für 100 Smartphones, ja, werden für 48 Smartphones sogenannte Smart Personal Audio Devices gekauft. Ja. Zum Vergleich dazu, zu Wearable Bands, ja, also so was wie ich habe hier, das Honor Band beispielsweise, sind es nur 14. Ja, also man sieht, da ist schon ein riesiges Potenzial vorhanden und offenbar haben die Leute da auch weniger Schwierigkeiten, Geld auszugeben, während bei den Smartphones hier um ein Euro gefuchst wird, ja, hauen die bei den Kopfhörern teilweise Preise raus, wo ich denke, na la hopp, ne, was ist denn hier los? So ein paar Earbuds sind schnell mal 150 Euro und mehr. Ne? Wow. Und dann denkt man sich hier gar nichts dabei. Offenbar. Das ist durchaus eine Möglichkeit, hier Geld auch zu bekommen und deswegen wird es ein wichtiges Ding werden. Ich habe da eigentlich auch kein Zweifel daran, dass es in Zukunft einen sehr großen Marktanteil haben wird. Man schätzt, dass im Jahr 2023 bereits 726 Millionen Kopfhörer und Earbuds verkauft werden und das ist eine Riesenmenge und man darf auch nicht unterschätzen, dass trotzdem, dass die Dinger so teuer sind, das keine Anschaffung fürs Leben ist, sondern eher ein Verbrauchsgegenstand, weil die Dinger gehen halt auch doch mal schnell kaputt, ne? Also, oder man verliert mal so ein Teil, ne? Ist nun mal so. Und von daher ist das sogar eine Einnahmequelle, die irgendwann auch dann gefestigt sein kann. Und dann nicht irgendwie abbricht oder einbricht. Ja. Huawei hat aber noch übrigens auch diese Woche einen kleinen Grund zu feiern. Oder eigentlich einen kleinen Grund, einen großer Grund zu feiern. Denn sie haben es geschafft, das allererste Mal in der Geschichte ihrer Firma, und das in diesem Jahr, wo von Erpressung der USA geprägt ist, ja, haben die es geschafft, in die Top 10 der wichtigsten Marken 2020 zu kommen. Ist das der Wahnsinn? Ja? Ich weiß zwar nicht, warum man schon am Jahresanfang die wichtigsten Marken 2020 krönt, ja, aber okay, wird halt so gemacht. Fragezeichen. Amazon, die unangefochtene Nummer 1, ja, und zwar wirklich unangefochten, mit 220 Milliarden Dollar Wert, Google 159 Milliarden Dollar, Apple 153 Milliarden Dollar, da könnt ihr es sehen. Abstand Google-Apple gar nicht so groß, aber Abstand Amazon zu Google riesig groß. Riesig. Ja. Also Amazon hat ganz schön reingehauen, das muss man schon sagen. Ja, dann Microsoft mit 117 Milliarden auf Platz 4, Samsung mit 94 Milliarden auf Platz 5, ICBC 80,7 Milliarden, tut mir furchtbar leid, ich weiß gar nicht, was diese Abkürzung bedeutet. Ne? Vielleicht haben die da noch so einen Fehler gemacht. Facebook auf Platz 7, Walmart auf Platz 8, Ping An, kenne ich aber auch nicht, auf Platz 9. Und Huawei das erste Mal, seit es diese Firma gibt, in den Top 10 auf Platz 10 mit 62 Milliarden Dollar Wert. Ja, eine Verbesserung von 4,5%. Zum letzten Mal, zum letzten Jahr. Und wow. Da muss man schon sagen, das ist schon ein Erfolg, ein doppelter Erfolg eigentlich, wenn man die momentanen Widrigkeiten bedenkt. Ja. Das ist schon wirklich ein Achtungserfolg, das muss man sagen. Aber wir kommen von Xiaomi nicht los, denn Xiaomi hat noch was anderes. Ihr wisst ja, ich bin Line-Fan, Line-Messenger, ja, absoluter Fan davon, bester Messenger ever. Und Xiaomi hat jetzt für die Line-Fans tatsächlich, damit auf die Raten, Earbuds rausgebracht, ganz genau, im entsprechenden Line-Design. Da gibt es ja solche schöne Chars, ja, zum Beispiel der Brown, ja, der Bär, nennt sich Brown, ne, und so. Und in diesem Style gibt es dann eben Earbuds und gar nicht mal so teuer, $28, ja, kosten diese. Und die haben auch eine Schachtel, die eben in diesem Design ist, wo man die dann eben reintun kann. Keine Angst, die Earbuds selbst, die sind ziemlich normal, also ganz schlichtes Design, in weiß gehalten, ja, so dass es nicht zu auffällig ist. Also nur die Schalen quasi, die es da gibt, die oder die es dazu gibt, die sind dann in diesem Line-Design da drin und ein angedeutetes Icon, also zum Beispiel am Brown ist eben das angedeutete Gesicht in so einer ganz neutralen, ja, Pastellgrau da, ja, gibt es das überhaupt, naja, aufgebracht, ja, und bei dem anderen zum Beispiel eben diese Schnute da von diesem Küken, ja, weiß nicht, wie das Küken heißt, und so, dass es nicht allzu auffällig ist, aber trotzdem gebrandet ist, finde es ganz, ganz cool. Ich glaube nicht, dass es das hier bei uns offiziell geben wird. Wenn ja, werde ich auf jeden Fall welche holen, einfach nur aus Spaß. Ja, qualitativ werden die sicherlich jetzt nicht alles umhauen. Ich hoffe, dass wenigstens einigermaßen was taugen und ja, dann ist ja gut. Coole Geschichte. $28 sind auch nicht die Welt, wenn es es denn eben bei uns hier geben würde. Hoffen wir es. So, dann das können wir jetzt eigentlich sparen. Ich wollte zwar jetzt eben nochmal das Honor V30 Pro ein Review kurz anklingen, aber ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Ja? Und vielleicht noch kurz die technischen Daten dazu von dem V30 Honor View 30 Pro. Ja. Das ist jetzt auch erhältlich schon. Ein 6,5 Zoll IPS LCD-Display, ein 20:9 Format, 400 Pixel pro Zoll, was ziemlich gut ist. 40 Megapixel Kamera als Hauptkamera, Ultra-Weitwinkelkamera mit 12 Megapixel, Telefotolinse mit 8 Megapixel und einen dreifach optischen Zoom mit optischer Image-Stabilisierung. Und die Front-Facing-Kamera ist 32 Megapixel zusammen mit einer 8 Megapixel Weitwinkelkamera. Der Kirin 990 werkelt da drin, deswegen hat das Ding auch richtig Power, ja, zusammen mit der von Honor bekannten von Honor bekannten Game Turbo ist das Ding für Spiele sehr gut geeignet. Gibt es Versionen 8 GB Speicher, also es gibt nur 8 GB Speicher, 128 GB bzw. 256 GB Hauptspeicher. Ist auch jetzt 2020, würde ich auch sagen, Minimum. Android 10 ist schon drauf mit der Magic UI 3.0. 4100 mAh Akku, das bedeutet, das Teil hält auch eine Zeit lang und hat auch ein Dual-SIM und 5G. Ganz richtig, ihr habt richtig gehört, 5G ist bereits integriert mit dem Gerät. Das heißt, ihr seid sicher. Momentan ist es zwar noch relativ uninteressant bei uns, aber für die Großstädte könnte es demnächst vielleicht dann doch interessant werden. Jedenfalls innerhalb der Laufzeit des so normales, von so einem normalen Gerät, 2 Jahre. Ne? Da könnte es dann doch interessant werden. Jo, so sieht's aus. Also, das V30 ist jetzt draußen und wie gesagt, ich habe, glaube ich, alles Mögliche schon mal darüber erzählt. Deswegen lasse ich es mal jetzt und sage das nochmal. Wer Infos haben will, in der GSM Arena, also gsmarena.com, dort findet ihr ein ausführlichen Review und auch die Leistungsdaten, so wie man es gewohnt ist bei der Übersicht dort. LG bringt das Android 10 Update für weitere 9 Geräte diesen Jahres. Jetzt würde ich gerne mal die Liste aufrufen. mal gucken. So. Das ist gar nicht so. Gar nicht so trivial, wenn man denkt, naja, klar, LG bringt ja natürlich für die neuen Geräte alles raus, aber so einfach ist es natürlich nicht. LG ist nicht gerade dafür bekannt, gut zu updaten. Ja. Von daher wird jetzt hier angekündigt, dass die internationale Version vom V50 SyncQ das Update bekommt, das LG G8X und das LG G7, G8S und V40 sowie das LG K50S, K40S, K50 und Q60. Das war's schon. Ja? Also ihr seht, es hält sich ja auch in Grenzen. Aber die wichtigsten Modelle sind immerhin dabei. Das ist ja schon okay. Ach ja, genau. Die Google I.O., Leute. Die Google I.O., ist jetzt angekündigt. Offizieller Datum ist vorhanden und Wahnsinn, die Welt hält den Atem an und wie hoch sind meine Erwartungen? Null. Sorry, null. Null. Aber vom 12. bis 14. Mai könnt ihr euch davon überzeugen. Am 12. Mai ist dann die viel zitierte Keynote. Ja? Könnt ihr euch davon überzeugen, was Google zu sagen hat im Bereich technischer Entwicklung. Mal gucken. Ich bin, wie gesagt, hier nicht so euphorisch, wie viele in der Tech-Branche oder Presse sind. Ja. Sicherlich für die Entwickler wird es wieder natürlich genial. Also das ist das wichtigste Event für die Developers überhaupt. Und man darf nicht vergessen, die Google I.O. ist eine Veranstaltung für Entwickler. Ja, das, ich sag's jedes Jahr wieder, aber natürlich guckt die Welt da drauf und früher war das eine Plattform, wo Google auch große und wichtige Ankündigungen gemacht hat, wo auch die Zukunft von Android gestellt wurde. Ja. Aber das hat sich ja dann irgendwo auch geändert. Letztes Jahr war es die pure Enttäuschung. Die pure Enttäuschung. Auch schon das Jahr vorher war das mehr ein Trauerspiel. Und jetzt erwarte ich eigentlich schon gar nichts mehr davon. Ich wüsste auch nicht, was Google momentan noch, was Google überhaupt Aufregendes machen könnte, solange sie nicht hingehen und sagen, wir pfeifen auf Trump, wir garantieren, dass unsere Dienste überall auf der ganzen Welt verfügbar sind. Und dass wir mit allen Firmen zusammenarbeiten, unabhängig, was so ein Heini im Weißen Haus sagt. Ja, so lange ist es uninteressant. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das können die natürlich nicht machen. Das dürfen die nicht machen. Ja, und das werden sie auch nicht machen. Und von daher ist es eigentlich vollkommen irrelevant momentan, was dort jetzt eigentlich auch gezeigt wird. Ja. Man erwartet eine neue Version von dem Phone, das nicht genannt werden darf, dessen Name nicht genannt werden darf. Die wisst ihr schon. Ne? Das wird eine weitere Blamage geben, ganz klar. Da wird dann auch wahrscheinlich der billigste Mini-Anbieter in China mehr bieten als das Gerät. Aber okay, was soll's, ne? Weiter geht's im Text. Und von daher, ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Trotzdem, vielleicht kommt ja Google mit irgendwas raus. Ja, so richtig freuen kann ich mich nicht, weil ich diese Sachen, egal was rauskommt, kann ich nicht nutzen. Ja, kann ich nicht nutzen, weil ich weiß, dass ich spätestens nächstes Jahr, spätestens 2021, hole ich mir ein neues Gerät. Dieses Gerät wird nach heutigem Stand, ja, weiß, es kann sich immer was ändern, aber nach heutigem Stand wird es zu 99% ein Huawei oder ein Honor-Gerät sein. Und damit habe ich keinen Zugriff mehr auf Google. Davon gehe ich aus. Und ich bin auch so weit, dass ich sage, ich will keinen Zugriff mehr haben. Das heißt, alles, was ich jetzt plane in Zukunft, muss ohne Google auskommen können. So. Und deswegen kann ich zum Beispiel, selbst wenn die jetzt, was ich jetzt gelesen habe, selbst wenn die jetzt eben zum Beispiel ein Chromebook rausbringen und sagen, hier, wir bieten 8 Jahre garantiert Updates für das Teil, dann sage ich, okay, aber für ein Chromebook muss ich Google nutzen. Mache ich nicht, fertig, Ende. So. Aber von daher ist die Begeisterung halt in Heilzestein Grenzen. Ja. Natürlich. Aber ich werde natürlich darüber berichten. Vielleicht ist ja was Interessantes dabei für euch, wo es begeistern kann. Ich hoffe jedenfalls, dass was dabei ist, was eben auch zumindest mal die Leute, die jetzt sagen, okay, was soll's, dann beuge ich mich halt der US-Erpressung und pfeift dann halt auf die Firmen, die in Ungnade gefallen sind von den USA und holen mir was anderes. Oder vielleicht hat man es ja eh nie vorgehabt, ein Huawei-Gerät oder ein Honor-Gerät zu kaufen. Oder was weiß ich, was da noch dazu kommt an chinesischen Firmen, die mit Boykotten überzogen werden. Ja, vielleicht noch, wie gesagt, Xiaomi oder ähnliches. Ja. Und dann wird sich das ja auflösen bei diesen Leuten, denn die Gedanken darüber, dass sie Google nicht nutzen können und dann wird es für die auch nicht interessant sein. Vielleicht sind für die Leute dann noch ein paar interessante Ankündigungen dabei, wollen wir es hoffen. Tja, ihr merkt schon, ne? So im November habe ich schon gesagt, ich habe Google noch nicht ganz abgeschrieben, aber ehrlich gesagt, sieht jetzt nicht danach aus, als ob das nochmal besser wird. Und auch wenn Google nichts dafür kann, so müssten sie sich doch ein bisschen stärker auf die Hinterfüße stellen. Ich höre keine Ankündigung von Google, die sagen, okay, wir machen das, weil wir das müssen, aber wir werden jeden legalen Weg nutzen, um weiterhin mit allen Firmen zusammenzuarbeiten, die unsere Technologie nutzen wollen. Nichts dergleichen. Das könnten sie sagen und das erwarte ich auch, dass sie das sagen. Wer das nicht sagt, ist ein Handlanger von Trump und der hat in meiner Tasche nichts zu suchen. Apple hat ja eine etwas härtere Gangart in der Vergangenheit gegenüber zum Beispiel unberechtigten Auskünften von Behörden gefahren und das hat mich positiv auch überrascht. Leider ist dieses Kartenhaus zusammengebrochen, ja, und zwar von heute auf morgen, weil es nämlich bekannt wurde, dass Apple nach einem FBI Verlangen, sage ich mal, ja, die Datenverschlüsselung bei iCloud wohl offenbar erstmal nicht einführen wird. Laut einem Bericht ist die Einführung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die von Apple geplant war, abgeblasen worden, weil sie sich mit dem FBI das nicht verscherzen wollen. Das heißt, es wird keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geben, weil das FBI da Bedenken angemeldet hat. Und das heißt im Umkehrschluss eigentlich nur das, was auch schon viele vermutet haben. Die iCloud ist ein Einfallstor für die US-Dienste, um Verschlüsselungen auch im Smartphone zu umgehen. Das ist nämlich ganz einfach. Das ist übrigens kein Problem, was jetzt Apple alleine hat. Auch bei Google gibt es solche Probleme, wobei nicht ganz in dem Ausmaß. Ich sag's gleich noch warum. Die Sache ist so, es wird ja von einem Gerät ein Backup gespeichert auf dem iCloud. Jetzt hat man das Gerät zwar super abgesichert, zum Beispiel wird ja immer wieder von Apple medienwirksam gesagt, unsere Handys sind nicht knackbar und wir geben dem FBI keine Möglichkeit, durch eine Hintertür Zugang auf die iPhones zu bekommen. Fertig. So. Ja, und jetzt wissen wir auch, warum das so ist. Weil nämlich das iCloud Backup alles speichert in der Cloud, ja, und da ist so eine Sicherung in der Art nicht vorhanden und da kann das FBI dann eben darauf zugreifen. So sieht es aus. Denn wie so oft werden dort die Daten teilweise komplett unverschlüsselt gespeichert, teilweise eben mit schwacher Verschlüsselung, je nachdem, was für ein App-Anbieter das macht. Und damit wird ein ganzer Schutz ausgehebelt. Das ist auch das, was ich schon gesagt habe, zum Beispiel mit WhatsApp. Ja? Es ist unerheblich, wie die Übertragung bei WhatsApp ist. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ja, spielt keine Rolle, weil auf eurem Gerät werden die Nachrichten entschlüsselt. Und damit sind sie bei euch entschlüsselt gespeichert. Wenn jetzt da ein Backup gemacht wird, ja, beispielsweise auf den Facebook-Server, dann befinden sich eure Daten, eure Nachrichten unverschlüsselt auf einem Backup-Server. Und dort kann jeder zugreifen, der eben hier eine Berechtigung vorlegen kann. Hoffen wir es, dass nicht noch auch andere Leute darauf zugreifen können. So. Das zählt zwar auch für Google, ja, und auch für Line, liebe Leute, denn Line hat auch ein Backup nur über Google Drive. So sieht das aus, ja, ein ganz klarer Kritikpunkt. Allerdings hat Google seit der Einführung von Android Pie einen recht starken Schlüssel, ja, der eben die App-Daten so verschlüsselt, dass auch Google keinen Zugriff mehr hat. Und genau darum geht es. Sobald die Firma, ja, des Backup-Betreibers Zugriff auf eure Daten hat, also das heißt unverschlüsselt beziehungsweise auf euren Zugang haben kann, kann die gezwungen werden, laut US-Gesetz, so viel zu dem Thema, ah, in China sind meine Daten aber nicht sicher vor der Regierung. Ja, in den USA sind eure Daten auch nicht sicher vor der Regierung. Ja? Nur mit dem einen Unterschied. Was dort herausgefunden wird, ist relevant. Was die Regierung in China herausfindet über euch, ist nicht relevant. Die werden euch keine Polizei auf den Hals hetzen. So sieht's aus. Ja, um es mal Tacheles zu reden. So. Das ist ein Problem, aber die Verschlüsselung, die eben von den App-Daten erfolgt, ja, auf dem Google Drive Server, ist so verschlüsselt, dass Google selbst den Schlüssel nicht hat und damit die auch nicht für Behörden entschlüsseln kann. Ob und welche Apps natürlich diesen Verschlüsselungsmechanismus nutzen für das Datenbackup, das weiß man eben nicht. Ich kann euch nicht sagen, ob die Daten unverschlüsselt, zum Beispiel von Line bei einem Backup auf Google Drive gespeichert werden oder ob die diesen Schlüssel nutzen. Und das ist so relativ schlecht rauszufinden. Ja? Ich glaube, ich weiß nicht, kann man das überhaupt rausfinden? Ich glaube gar nicht. Also ich kann es jedenfalls nicht rausfinden, so einfach so. Und das ist eben das Problem. Vielleicht ist es wirklich Zeit, hier endlich mal klipp und klar zu sagen, es ist nicht mehr sicher, Daten in eine US-Cloud abzuspeichern. Vielleicht sollte man wirklich sagen, speichert eure Daten nur noch in der Cloud, wenn die Cloud außerhalb von eurem Gesetzesbereich liegt, ja, Jurisdiction, ja? Also nur wenn die nicht, wenn eure, also quasi wenn die Gesetzgebung in eurem Land nicht mehr darauf zugreifen kann. Ja, also das wäre eigentlich noch die einzige Möglichkeit, ja, wie man die Daten sicher in der Cloud ablegen kann. Sobald die auf dem US-Server sind, sind sie nicht mehr sicher, weil entweder kriegt der Dienst Probleme, wird geschlossen. Wenn eine Anfrage kommt, müssen die die Daten rausgeben. Das ist auch in Deutschland so. Ja? Wir haben jetzt gerade das Problem mit Gmail und Posteo und allem Möglichen, ja, wo da zwar Gerichte entscheiden, ja, nein, das ist illegal, das darf die Regierung nicht einfach so, und Telekommunikation, E-Mail-Dienst ist kein Telekommunikationsdienst, also sind die auch nicht verpflichtet, Daten zu speichern und herauszugeben. Aber da wird schon wieder ein Gesetz vorbereitet in der EU, wo dann Mailbetreiber explizit zur Telekommunikationsdiensten erklärt werden, und damit ist natürlich diese Gerichtsentscheidung vom EuGH wieder hinfällig. Ja. Es gibt auch Unklarheit von Mailbox.org, wird behauptet, jeder muss die Daten rausgeben an Anfrage, das ist nun mal so. Posteo sagt, nein, wir geben keine Daten raus, fertig. Google kann sich momentan dort noch, was Mails betrifft, noch ein bisschen zurücklehnen, weil das Gerichtsverfahren war ja speziell für Google, und die haben das ja gewonnen, ja. Das heißt, die müssen wirklich nichts rausgeben. Das wurde gerichtlich festgestellt. Bei den anderen heißt das ja, Moment, was für Google zählt, zählt noch lange nicht für Posteo oder für Mailbox.org, ja, und so weiter. Also momentan ist Posteo noch gut. Aber wenn jetzt dieses Ganze fällt, wenn jetzt tatsächlich hier auch noch die letzte Bastion fällt und auch eure E-Mails, was meiner Meinung nach unter das Post- und Fernmeldegeheimnis fällt, ja, wenn das aufgeweicht wird, dann bleibt auch nur noch eins, dann muss selbst die Mail-Dienste müssen dann selbst noch in China oder in Russland gewählt werden, weil nur dort hat unsere Regierung oder die amerikanische Regierung eben keinen Zugriff mehr drauf. Ganz schlimme Sache. Also im Prinzip ist es so, die Guten sind jetzt offiziell die Bösen. Wow. Puh. Und wir merken es noch nicht mal so richtig. Ne? Irre. Huawei hat auch ein Problem noch bekommen diese Woche. Und zwar die Flagship Developer Conference musste abgesagt werden, beziehungsweise verschoben werden, wegen dem Virusausbruch. Genau, dieses ominöse Coronavirus, das da sein Unwesen treibt, ja, wo sich auch die Experten noch nicht ganz so sicher sind, wie sie das einschätzen sollen. Da gibt es Aussagen wie von wegen, naja, weniger gefährlich als ein normaler Grippevirus, bis hin zu, um Himmels Willen, uns fällt der Himmel auf den Kopf. Ja, habe ich alles schon gehört von Wissenschaftlern, also keine Ahnung, wie man das einschätzen sollte. Auf jeden Fall ist das Huawei zu heiß. Die haben eben das erstmal verschoben. Das sollte am 11. bis 12. Februar 2020 stattfinden. Das ist jetzt verschoben worden auf 27. bis 28. März, weil eben auch dort eine Region betroffen ist, die offenbar dort in der Nähe ist oder sogar in dieser Region eben das stattfinden sollte. Wuhan nennt sich diese Region. Und von daher wollte man da keine kein Risiko eingehen, nicht, dass die wertvollen Entwickler da auch noch sich anstecken, ja? Weil Huawei setzt da sehr viel auf diese Entwicklerkonferenz und will da kein Risiko eingehen, dass da vielleicht dann einige absagen werden. Das ist sehr, sehr wichtig für Huawei. Da werden nämlich die Entwickler, geworben, und da wird um jeden Entwickler gekämpft, weil das ist nämlich ein wichtiger Punkt, wie das weitergeht mit der Huawei Software, mit den Services und auch mit dem System, das eben alternativ eingesetzt werden soll zu Android. Da braucht man vor allem eins, Leute, die Programme anpassen und schreiben, auch wenn es nicht viel Arbeit ist, aber das müssen die Leute eben machen, und wenn die kein Interesse daran haben, dann funktioniert einfach so eine App nicht, ja, ganz einfach. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwer es ist, manchmal einen Entwickler dazu zu bringen, auch nur ein Schalterchen umzulegen oder ein paar Buttons zu drücken, ja, um das Programm eben in diesem Webstore anzubieten. Und das hier soll eben diesen Entwicklern einen Anreiz geben, genau das zu tun. Ja, und darauf sitzt eben natürlich die stützt sich natürlich die Hoffnung bei YourWay. Es gibt noch Gerüchte, dass LG die G-Serie komplett jetzt einstellen will, und dass das V, die V-Linie und eine ganz neue Serie jetzt anstinken soll gegen die Geräte von Samsung. Ja, was das natürlich im Einzelnen heißt, ist noch nicht bekannt, ganz klar. Wenn ich wieder höre, dass man gegen Samsung antreten will, dann gibt es erstmal nur eins, was ich bedenke. Okay, also man versucht wieder hohe Preise zu verlangen, und das ist meiner Meinung nach für LG eine ganz dumme Idee, denn LG hat eben überhaupt nicht mehr den Markenrang, um zu sagen, wir wollen da anstinken gegen Samsung. Ja, wenn es heißt, okay, der Samsung kostet 1000 Euro, ja, dann sagen die Leute, oh Gott, das ist aber sehr, sehr viel. Und wenn die hören, das LG kostet auch 1000 Euro, dann sagen die, warum soll ich mir dann das LG holen, wenn das Samsung doch auch 1000 Euro kostet? Samsung kenne ich, hat mein Kumpel auch. Ja. LG, was ist das? Ja. Es tut mir leid, so knallhart sind eben die Leute. Ja. Machen kann man da nicht viel. Aber damit muss man eben wohl umgehen. Ne? Naja. Ich bin jedenfalls nicht sehr erfreut, wenn ich höre, dass die gegen Samsung wieder losgehen wollen. Ich hätte mich eher gefreut, wenn die gesagt hätten, tatsächlich, LG, wir wollen gegen YourWay ins Feld ziehen. Oder von mir aus, wir können nicht mehr zusehen, dass OnePlus uns hier Marktanteile wegschnappt. Ja? Und dann hätte ich gesagt, oh, genial. Das heißt, wir können bald ein super tolles, super gutes und günstiges LG-Gerät erwarten. Ja? Und Sony hat ja mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Und wenn die das nicht endlich verstehen, dann war's das auch. Ja? Sowohl LG als auch Sony kämpfen hier massiv um ihre Mobile-Sparten, weil die eben hoffnungslos hinten dran sind in den Verkaufszahlen. Ich meine, LG hat weniger Marktanteil als eine kleine China-Klitsche, ja, die, von der man bei uns noch nie was gehört hat. Ja, ich weiß nicht, haben die überhaupt, ich glaube, das Poco-Phone wurde öfters verkauft als die LG-Geräte zusammengerechnet, wenn ich das richtig weiß. Ja, das ist unglaublich. Das kann nicht wahr sein. Also mal außer abgesehen davon, den Geräten, die eben unter anderem Label verkauft wurden, also zum Beispiel die alten Pixel-Geräte beziehungsweise die Nexus-Geräte, die alten, ja, da waren ja viele LG-Modelle dabei. Da ging es LG bestimmt noch relativ gut mit diesem Joint Venture, aber das ist ja jetzt vorbei. Ja, das ist ja vorbei. Ja, zum Schluss noch was von Motorola. Motorola hat ja auch dieses extrem teure, aufklappbare Razer V, was zwar zuerst mal gut war, ja, man hat gedacht, oh, genial, es ist wieder so ein Teil, es ja, fühlt sich so retro an mit diesem Zusammenklappen und wunderbar, ja, aber der Preis ist leider nicht retro, ne? Über 1000 Euro dafür deutlich, und das ist natürlich viel zu viel. Man hat dann auch gesehen, warum, weil es nämlich ein Display hat, quasi komplett zum Ausklappen, ja, also im Prinzip ist das ein Klappdisplay, so das, was auch das Fold X beispielsweise ist, ne? Heißt es Fold X? Keine Ahnung. Galaxy Fold, ja, und Mate X. So, jetzt habe ich alles beide durcheinander gemischt. Na, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Plus halt eben in, sagen wir mal, noch normaler Größe, auch wenn es aufgeklappt ist. Coole Sache. Nur, ich habe ja gesagt, ich glaube, das wird ein Problem bekommen. Weil die Leute klappen das Teil ständig auf und zu, ja. Also das macht man am Tag ein paar hundert Mal, ne? Wirklich, ein paar hundert Mal, ne? Auf und zu, auf und zu, auf und zu. das wird Probleme geben. Und Motorola sagt hier, ja, ist ganz deutlich, also dass das kleine Huppel und kleine Knitter, also kleine Falten so, ja, die werden auftreten auf dem Screen. Das ist ganz normal und das ist okay so, weil das ist ja auch zum Klappen gedacht. Okay, also, wenn ihr so ein paar Huppel auf dem Bildschirm oder mal eine Falte im Bildschirm nicht schlimm findet, ja, dann ist es okay. Ansonsten investiert ihr das teure Geld vielleicht doch lieber in ein anderes Gerät, wo noch kein klappbares Display hat, denn es ist schon ein starkes Stück, das einfach zu sagen, bei so einem Gerät, das so viel kostet, wow, nicht so schlecht, ja. Übrigens, ich habe gesagt, ein bisschen höher als 1000 Euro, also es kostet 1500 Dollar, ne? Nur mal so gesagt. Und naja, da erwarte ich eigentlich schon ein hubbelfreies Display, ne? Also ich meine ja nur so, könnte man schon erwarten. Naja. So, jetzt komme ich noch zu den Community-Sachen. Moment, falscher Chat. So, da drin. Also zuerst mal noch, die Chromebooks wurden ja schon angesprochen eben. Ja, Chromebooks soll sehr lange, 8 Jahre lang sollen die mit Updates versorgt werden. Das hat der Chris geschrieben. Und mit Link dazu in der Line-Community. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich finde es generell gut. Ja, also das Chromebook, 8 Jahre, das ist ein Wort. 8 Jahre Updates, da haben die sich weit aus dem Fenster glänzt. Gilt allerdings nicht für alle Chromebooks, die neu verkauft werden, sondern nur für bestimmte Typen. Ja, also da aufpassen. Nur, das ist wirklich so gar nicht so schlecht. Ja, nur, aber das ist, weil, wisst ihr, ich habe es eben schon mal gesagt, ich könnte mir jetzt kein solches Gerät mehr kaufen, das irgendwie auf Google-Dienste angewiesen ist. Vermutlich auch, weil ich keine mehr nutze. Ja, also, das war's. Ja, das war's. Also, sollen sie sich bei Trump bedanken? Ich kann nichts machen dagegen. Es ist nun mal so und ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Von daher, okay. Es kam noch was anderes und zwar eine Diskussion, die immer mal wieder aufflammt und wo ich in den letzten Jahren auch eine komplett andere Haltung eingenommen habe als vorher, eigentlich im letzten Jahr. Das Problem mit den Updates. Ja, also ich habe ja letztens gerade die Benachrichtigung vom Play Store für Updates, die werden wegfallen. Ja, sind bei vielen Nutzern schon weggefallen. Das heißt, die Updates werden bei eingeschaltetem Auto-Update tatsächlich aktualisiert, ohne dass man benachrichtigt wurde, dass eine App aktualisiert wurde. Einfach so im Hintergrund fertig. Da schreibt der Andreas dazu, dass die Benachrichtigungen vom Play Store wegkommen sollen, finde ich gut. Besonders Leute, die mit Benachrichtigungen nicht umgehen können, also permanent Benachrichtigungen bekommen, werden so weniger belästigt. Vor allem kann diese Personengruppe ohnehin nicht Release-Notes lesen und verstehen. Hab diese Benachrichtigung immer bei Personen als erstes deaktiviert. Je mehr Updates im Hintergrund ohne Kenntnis der Nutzer abläuft, finde ich allgemein gut. Die Technologien sollen einfacher werden, nicht komplizierter. Dem Nutzer geht es am Sternchen, am Arsch vorbei. Ja? Ob Firefox zum Beispiel Updates von 50.01 auf 50.02 installiert, Chrome macht das eindeutig besser zum Beispiel. Okay. Ich hätte dir noch vor kurzer Zeit 100% recht gegeben, ja. Aber momentan ist es nun mal so, dass ständig ein Riesenmist gebaut wird. Und ja, okay, diese Normalo-Anwender, die haben eben Probleme mit den Updates. Und also ich mache so, dass ich grundsätzlich erstmal den Leuten die Updates abschalte, Auto-Updates. Ja, und denen immer wieder sage, ne, Leute, macht Updates. Ja. Aber warum mache ich das? Ganz klar, früher habe ich das nicht gemacht. Da habe ich auch gesagt, okay, Updates im Hintergrund, dann braucht sich niemand um irgendwas zu kümmern. Wunderbar. Nur das Problem ist, ja, ihr geht hin, schaltet morgens Handy ein und nichts funktioniert mehr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Utopie? Nein, ist schon mehrfach passiert. Sogar letztens mal bei Google, bei Gboard. Leute, die das Gboard installiert hatten, konnten nach dem Update sich nicht mehr einloggen ins Gerät. Ja, ihr konntet den PIN nicht mehr eingeben. Fertig. Das war's, Leute. Ja. Und wenn jetzt irgendwas installiert wird im Hintergrund, dann kann man das noch nicht mal mehr nachvollziehen. Ja? Ich weiß zwar, dass es für viele Leute eh nicht nachvollziehbar ist, aber zumindest ist es so, dass da auch der Anwender dann zum Beispiel dem Supporter sagen kann, ich habe das, die App wurde geupdatet und dann ging das auf einmal nicht mehr. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, ja, was auch zur Fehlersuche auch in den Geschäften und so weiter notwendig ist. Ja. Wenn man gar nichts weiß, gar nichts dazu sagen kann, null Hinweis geben kann, dann kann man nur eins machen, das Gerät einschicken oder einen Werkszustand zurückschicken, zurückstellen und hoffen, dass es dann wieder funktioniert. Das ist alles, was man noch machen kann. Und das ist meistens sehr, sehr ärgerlich, vor allem, wenn dann Daten eben verloren gehen, weil die Leute dann nämlich auch nicht sagen können, ja, habt ihr das Cloud-Backup aktiviert? Sind eure Fotos oft in der Cloud gesichert? Nicht? Ja, dann habt ihr Pech gehabt, weil die Geräte sind standardmäßig verschlüsselt und wir können eure Daten nicht retten. Das war's dann. Also alle eure Daten, alle eure Bilder sind weg. Ja, wunderbar. Also so einfach den Werkszustand herstellen würde ich beim normalen Nutzer auf gar keinen Fall. Es sei denn, er kann mir wirklich 100% versichern, ja, also ich nutze Google Fotos und da ist auch Backup und alles aktiviert, ja, wunderbar, kein Problem. Dann kann man es riskieren. Ne? Also das ist schon nicht so gut und auch für versierte Nutzer würde ich das nicht empfehlen, das einfach so im Hintergrund zu machen, weil die nämlich auch genau dasselbe Problem haben, wenn auf einmal nichts mehr geht, dann habt ihr das. Gerade gestern oder jetzt vorgestern war ein Problem hier aufgetaucht bei mir mit dem Update von NewPipe, einer sehr wichtigen App für mich über F-Droid. Ja, ohne die kann ich kein YouTube gucken. Und dann war auf einmal bei dieser Version ein Fehler aufgetreten und jetzt muss ich warten auf F-Droid, bis die endlich die bereits aktualisierte Version einspielen. Also der Entwickler hat einen Tag gebraucht, ja, und jetzt warte ich eben auf F-Droid, ein Tag ist schon vorbei, ist immer noch nicht aktualisiert, ja? Bis die eben NewPipe aktualisieren und in ihren und dann eben das Update verteilen. Ja, und dann ist gut. Ja. Ich konnte das eben jetzt deswegen nachvollziehen, weil ich eine Kontrolle hatte, was wurde jetzt geupdatet. Ja. Ansonsten hätte das auch alles Mögliche sein können. Das hätte auch ein Dienst von irgendeinem anderen Programm sein können, wo sich jetzt beißt mit NewPipe. Das habe ich auch schon mal gehabt, ja, dass das ein Update von einer App eine andere zerschossen hat, ja, einfach weil die eine App auf die Dienste von der anderen App aufgebaut hat. Ja, so sieht es aus. Also ich finde, wisst ihr, es ist alles schön und gut mit den Updates automatisch, solange es auch mit einer sehr hohen Sicherheit wunderbar funktioniert. Und mittlerweile ist es so, dass leider diese Sicherheit nicht mehr vorhanden ist. Es ist ein Glücksspiel, ob nach einem Update alles noch wunderbar funktioniert oder ob da Probleme auftauchen. Ja. Und Google hat ja dann den Bock abgeschossen mit den Updates. Ja. Also da habe ich mich früher auf jede Android-Version, auf jede neue Android-Version gefreut und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich vor jeder Android-Version Angst habe, was noch mehr kaputt gemacht wird, was noch mehr eingeschränkt wird und so weiter. Also es ist überhaupt nicht mal so schön mit diesen automatischen Updates und auch bei Chrome ist, bei den Chromebooks übrigens ist so ein Update schon mal schief gegangen und hunderte von Leuten konnten dann nicht mehr auf ihren Computer, auf ihre Dokumente, auf ihre Arbeiten zugreifen. Stellt euch das mal vor, ihr habt dann schon so ein Teil und verlasst euch drauf, dann schaltet ihr euer Gerät ein, ja, morgens als Dozent, ja, und dann, ach, so super, mein Gerät funktioniert nicht mehr, na, das ist ja toll, na, wunderbar. Gut, ne, super. Was war da noch? Openboard. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. Der Nachtzug hat geschrieben, hat einen Link dazu geschickt, auch ein F-Droid, eine F-Droid-App, Openboard, eine Open-Source-Tastatur, die angeblich, ne, Achtung, ne, euch nicht ausspioniert. Kann man hoffen, dass es stimmt. Aber man kann zumindest mal davon ausgehen, dass nicht so ausspioniert wie jetzt von bekannten Firmen. trotzdem, wie Japanisch fehlt noch, das kann natürlich nicht sein. Ja, Nani. Aber trotzdem, ich werde mir das mal angucken. Wie gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen. Von Anysoft Keyboard, das habe ich lange probiert, war dann aber enttäuscht. Auch die sagen ja keine Konzessionen, was Sicherheit und Datenschutz betrifft. Aber die Worterkennung war wirklich gruselig schlecht und ich konnte damit einfach nicht zurechtkommen. Und bei Openboard wird auch eins sein, ja, wo ich sofort sagen kann, ja, das geht oder das geht nicht. Wenn das integrierte Wörterbuch von Android nicht funktioniert, ist diese Tastatur gleich wieder gestorben, weil ich kann nicht die ganzen Phrasen, ich will nicht die ganzen Phrasen immer oder eintippen, ja, sondern da schreibe typisch zwei Buchstaben und dann muss ich zur Auswahl kriegen eine ganze Textzeile, die ich eben vordefiniert habe im Wörterbuch und drücke da drauf und dann wird diese Phrase eingefügt und fertig. Ja. So muss es sein. Wenn das eben nicht funktioniert, dann müsste ich die Tastatur, wie so viele Tastaturen, ja, obwohl das eigentlich eine Grundfunktion von Android ist, ja, müsste ich die dann wieder runterschmeißen. Aber ich gucke mir es mal an, mal sehen, was passiert. Dann hat der Andreas auch geschrieben, danke für den Spieletipp zu Mord in den Alpen. Ich habe Adventure schon immer gerne gespielt am PC, aber am Smartphone sehr cool. Ja, ich finde auch, das war nicht schlecht, dieses Mord in den Alpen. Das Game, ich hab's schon jetzt eine ganze Zeit lang gezockt, ja, aber jetzt bin ich schon wieder bei einer anderen App hängen geblieben, ne? Anderen Spiel, das ich eigentlich eine Woche vorher geschrieben habe, oder eine Woche vorher war App der Woche, dieses Battle Girls X2 oder Girls X Battle 2, ja, genau heißt es, glaube ich. Das hat sich nämlich als richtig süchtig machen entpuppt. Richtig gut. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber das ist Mord in den Alpen hat auch wirklich seinen Reiz, wenn man eben Krimi-Fan ist, ja, und sowas mag. Ja, so ein Hauch Agatha Christie ist da mit dabei, ne? Auf jeden Fall. Ja, dann der Chris hat noch geschrieben, Google kooperiert mit Valve, Umsetzung von Steam für Chrome OS in Arbeit. Auch das ist eine sehr interessante Geschichte. Und dass EMUI 10 jetzt bereits 50 Millionen Nutzer hat, ebenfalls von Chris, mit einem Link versehen. Ja, also er ist schon auch hier wieder ein Achtungserfolg. Damit ist wohl die Kundschaft bei Huawei eine der schnellsten mit dem Update. Da kann Google nur träumen davon, dass so viele Updates zeitlich so schnell gemacht werden. Ich weiß gar nicht, wieso das so ist. Vielleicht, weil da auch so ein Auto-Update vielleicht aktiviert ist automatisch. Ich glaube nämlich, das ist so, dass System-Updates automatisch gemacht werden, wenn man das nicht explizit ausschaltet. Vielleicht kommt das daher, ja. Zum Glück ist es da bisher so, dass man noch nicht ganz so viel Angst haben muss. Ja, aber naja, also bei der letzten Umstellung von Android 9 auf Android 10, da habe ich auch geschwitzt und so ein paar Sachen sind bis heute nicht gefixt, die ich gerne gelöst hätte. Dann Clearview AI schockt Amerika. Der Albtraum für die Privatsphäre, auch hier von Chris ein Link. Aber sagen wir mal so, ich weiß nicht, das dürfte ja den meisten schon bekannt sein, dass solche und ähnliche Systeme gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, und die sollte eigentlich niemand mehr schocken, aber so ist es nun mal. Was man nicht weiß, macht einem nicht heiß. Die Leute haben das nicht realisiert, haben es nicht gewusst, wollten es nicht wissen, wurden nur so kleine Berichte gebracht, zur falschen Zeit auch noch, ja, und dann interessiert es eigentlich niemanden groß. Jetzt ist es tatsächlich etwas breiter publik gemacht worden und schon sehen die Leute den Himmel auf den Kopf fallen. Clearview AI, also ich weiß gar nicht, US-Polizisten setzen die bereits ein. Ich weiß nicht, ob da, was ich dazu sagen soll. Ja, auf der einen Seite, also für, wenn Privatanwender diese App nutzen können, ist es natürlich sehr bedenklich, weil dann kann man praktisch mit einem Foto von jemand, mit einem Bild von jemandem, vom Avatar beispielsweise, quasi die ganze Historie, ja, von dieser Person herausfinden, auch plattformübergreifend, überall. Wo war der im Netz? Wo war diese Person? Ja? Die Rasterfahndung für die Privatperson sozusagen. Das ist schlimm. Aber ehrlich gesagt, wenn jetzt Behörden sowas nutzen, da bin ich versucht zu sagen, ja, okay, ist doch okay so. Ja, warum nicht? Ja, wenn ich ein Bild vom Straftäter mache und das ins Internet setze, wo ich jemanden beobachtet habe, wenn er eine Straftat begeht und die Polizei kann dann anhand des Bildes sofort ermitteln, wer das ist. Ja, geil. Super. Finde ich gut. Finde ich gut. Tja, was sonst war eigentlich nicht mehr viel los. Ja, okay. Ja, habe ich das letzte Woche schon angesprochen gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Ja, genau. Wegen der Werbung in Sachen drin. Werbemodell versus Bezahlmodell. Ja, ich glaube, da habe ich letzte Woche schon mal gesagt. Falls nicht, ganz nochmal kurz, ja, anreißen. Also, das Problem mit diesen Modellen ist natürlich, dann kostet's was, ja. Und ich weiß nicht, ob sich das jeder von euch alles leisten kann. Das würde natürlich dazu führen, dass man dann sagt, okay, nee, das kann ich mir jetzt nicht auch noch kaufen, das kann ich nicht auch noch machen. Und dann lasse ich's das halt mal. Ich weiß nicht, ob das der technologischen Entwicklung hier wirklich gut tut, ja, wenn man die Sache so angehen lässt. Stellt euch mal vor, das Internet wäre von Anfang an nicht kostenlos gewesen. Die Welt wäre jetzt eine komplett andere. Und ich glaube, es wäre eine schlechtere Welt. Ja, wenn man dann für jede Wikipedia-Abfrage auf einmal 50 Cent zahlen müsste, ja, dann wäre das alles ganz anders abgelaufen. Ich weiß nicht, ob es dann überhaupt Wikipedia geben würde. Und viele andere Dienste wird es auch nicht geben. Weil eins ist klar, die Leute werden erst dann Sachen nutzen, wenn sie nichts dafür bezahlen müssen. Ja. Und von daher finde ich es gut, dass es auch solche Werbemodelle gibt. Denken wir nur mal an das Privatfernsehen. Ja, ich weiß, intellektuell ist das nicht gerade der Weisheit letzter Schluss, ja, so RTL und Co. Ne? So, aber Leute, eins müsste man auch sehen, Filme oder Unterhaltungsprogramme, ja, die wären nicht so weit, wie sie jetzt sind im Free TV, ohne dass eben das über die Werbung finanziert würde, wenn man hat ja gesehen, wie gut es ankommt, ne, wenn man Privatsender versucht, na, auch in besserer Qualität massiv zu bewerben, na, die Leute pfeifen drauf, ne? Aber es ist eben so, bezahlen für etwas ist eine Sache, aber man nimmt eben dann auch gerne mal Werbung in Anspruch, wenn man nichts dafür zahlen muss, zumindest für Sachen, die einem nicht ganz so wichtig sind, ja, aber trotzdem gerne nutzen würde. Ja. Also. Und meistens hat man ja auch eine Auswahl. Also wenn ihr zum Beispiel das mache ich zwar jetzt auch nicht mehr aus anderen Gründen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Google Docs, ja, die ganzen Google Drive, Google Docs, Google Spreadsheets und so weiter nicht nutzen wollt, weil die kostenlos sind und ihr skeptisch seid, ja, Moment mal, die machen doch dann Geld mit meinen Daten. Dann habt ihr eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht zum Beispiel zu Microsoft, kauft euch eine Office-Version, ja, und nutzt die dann. Ja, es gibt für alles auch oder für fast alles auch eine also eine kostenpflichtige Alternative und man muss die nur auswählen. Nur jetzt hinzugehen und den Leuten die kostenlose Alternative irgendwie wegzunehmen, das halte ich für keine gute Idee. Das ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft, dass es auch Sachen kostenlos gibt. Ja, oder zumindest scheinbar kostenlos. Ja, so sieht's aus. Free TV ist ja auch kein Free TV, wenn man so will. Man zahlt ja Gebühren. Allerdings nur für die öffentlich-rechtlichen, die privaten Sender sind tatsächlich rein werbefinanziert. Das muss man sich immer vorstellen. Also, wie auch immer man das dreht, Choice, das ist wichtig. So, zum Schluss noch die App der Woche. Und das ist geworden, natürlich, weil ja jetzt am Sonntag der Super Bowl ist. Ja, natürlich Madden NFL Mobile Football. Und das Verrückte daran ist, diese App war schon mal App der Woche. Warum ist sie jetzt schon wieder App der Woche? Na ja, ganz klar. Diese App, die man jetzt bekommen kann von Electronic Arts, ist eine komplett andere App als die damals. Ja, das seht ihr schon vom Cover her. Jetzt ist nämlich hier tatsächlich, ne, Patrick Mahomes auf dem Cover, ja, da drauf. Und das aus gutem Grund, weil der wird nämlich jetzt auch im Super Bowl dann spielen gegen die San Francisco 49ers. Und ja, ihr merkt schon, ne? Also das Super Bowl-Fieber fängt schon an. Am Sonntag wird die Nacht durchgemacht, ja, bis Montagmorgen. Ja, es dauert meistens so bis 4, manchmal bis 5 Uhr morgens, ja, das Game. Und Berge von Energy Drinks und Dr. Pepper und alles Mögliche liegt hier schon bereit. Ja, Mountain Dew in Massen. Und ja, dazu natürlich das passende Game. Könnt ihr euch noch einstimmen bis zum Super Bowl. Madden NFL Mobile Football, eins der besten oder eigentlich das beste Mobile Football Game, das es eben gibt. Auf Android auf jeden Fall. Es ist sehr umfangreich, deswegen braucht ihr auch ein bisschen Speicherplatz, ne? Ist ganz klar. Und online funktioniert das auch, also ihr braucht eine Netzwerkverbindung. Und die Grafik ist wirklich sehr, sehr gut. Also man kann hier schon sagen, das ist ein Konsolengame auf das Android-Handy gepackt. Ja, allerdings ist die Steuerung auch gut angepasst an die Smartphones, von daher in Ordnung, so dass man es eben auch spielen kann auf dem Touchscreen-Display. Ja. Gut, ich denke, mehr brauchen wir auch nichts dazu zu sagen. Bei dem Spiel ist eigentlich hauptsächlich die Grafik und der Sound im Vordergrund und der ist top. Besser geht's eigentlich kaum noch auf dem Smartphone. Wenn ihr ein bisschen Power habt, ja, dann geht das. Also kein Problem. Die App ist kostenlos erhältlich im Play Store. Und ihr könnt da auch In-App-Game-mäßig kaufen, Sachen kaufen, um eben euer Team zu verbessern und so weiter und so weiter. Also die haben sich da schon was einfallen lassen, um möglichst viel Geld zu verdienen, ganz klar. Aber das Gute ist, dass ihr auch ohne viel Geld auszugeben hier schon jede Menge Spaß haben könnt. Ja? Also ohne auch, dass ihr auch nur einen Cent ausgibt, könnt ihr schon jede Menge Spaß haben. Definitiv. Und von daher denke ich, wird es sicherlich einen schönen Zeitvertreib hier, Madden NFL Mobile Football, bis dann endlich das Spiel der Spiele am Sonntag in Miami stattfindet. Ja, Wahnsinn. Gut, das war's dann auch für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Den Link zur Line-Community und den QR-Code findet ihr in den Shownotes. Dazu geht ihr in euren Podcast-Player in die Übersicht und dort könnt ihr irgendwie, ja, hängt ab von eurem Player, die Texte einblenden, ja, den Begleittext zur Sendung und dort findet ihr dann den entsprechenden Link dazu. Und ja, was gibt es? Sonst noch was? Nö. Ich glaube, das war's auch schon. Ne? Ja, ich sag ja hier die Internetadresse gar nicht mehr, weil die irrelevant geworden ist. Ja, Wahnsinn. Ne? So ist es. Line forever.